Die Schriftstellerin, Philosophin und Malerin Itil Adnan feiert am 24. Februar ihren 90. Geburtstag. Wir gratulieren mit der Wiederholung ihres vertonten Gedichtzyklus »Arabische Apokalypse«, einer Schilderung von Erlebnissen während des libanesischen Bürgerkriegs. Darauf folgend, in direktem Anschluss, eine Lesung nach einem Gespräch zwischen Claudia Ruschkowski und Itil Adnan. »Arabische Apokalypse«, nach dem gleichnamigen Gedichtzyklus von Itil Adnan, aus dem Französischen von Ulrike Stolz. Konzeption und Hörspielbearbeitung Claudia Ruschkowski. Komposition 48 Nord. When the sun will run its ultimate road, fire will devour beast plants and stones. Fire will devour the fire and its perfect circle. When the perfect circle will catch fire, no angel will manifest itself. Stop. The sun will extinguish the gods, the angels, and men. And it will extinguish itself in the midst of its daughters. Matter spirit will become the night. Eine gelbe Sonne. The night. Eine grüne Sonne. The night. Eine gelbe Sonne. Shall find. Eine rote Sonne. Knowledge. Eine blaue Sonne. Love and peace. Ein gelb. Eine Sonne. Ein Blau, ein Rot, ein Blau. Eine gelbe Sonne. Eine gelbe Sonne. Eine gelbe Sonne. Eine blaue Sonne. Eine gelbe Sonne. Eine rote Sonne. Sonne. Eine blaue Sonne. Eine Sonne. Eine rote Sonne. Eine blau-gelbe Sonne. Eine gelb-rote Sonne. Eine blaugrüne Sonne, eine, ein gelbes Boot, eine gelbe Sonne, ein Rot, ein Rot-Blau-Gelb. Ein gelber Morgen auf einer grünen Sonne, eine Blume, Blume auf einem Blau. Blau, aber eine gelbe Sonne, eine grüne Sonne, eine gelbe Sonne, eine rote Sonne, eine blaue Sonne, ein gelb eine Sonne, ein Boot, ein Schiff, ein Rot, Blau. Eine stille blaue Sonne auf einem Spieltisch, ein Rot, das blau ist und ein Kreis. Eine Sonnensonne, eine Mondsonne, eine Sternensonne, eine Nebelsonne. Blaue Sonne vor einer roten Sonne, eine grüne Sonne vor einer mondenen Sonne, eine florale Sonne. Ein Boot rund wie das Sonnenrund. Ein Sonnenmond. Eine andere Sonne, eifersüchtig auf Gelb, verliebt in Rot, in Furcht vor Blau, horizontal. Eine Sonne romantisch gelb, eifersuchtsblau, wolkenverliebt. Eine schwächliche Sonne, eine schüchterne Sonne, eine eitle, unglückliche und kriegerische Sonne. Ein pharaonisches Boot, eine ägyptische Sonne, ein Sonnenuniversum und eine universale Sonne. Ein Sonnenpfeil durchkreuzt den Himmel. Ein Auge fürchtet die Sonne. Die Sonne ist ein Auge. Eine blaue Tätowierung am Himmel. Eine Sonne tätowiert mit Sünden. Sonnensünden. Ein Beduine mit Sonnenstich. Ein Sonnenkranker und das Meer überschwemmt. Eine aufgeregte Sonne alarmiert die Farbe Gelb. Das Gelb alarmiert Sonne, Mond und Meer. Eine militante Tätowierung. Eine militante Sonne in einem warmen Universum. Eine direkte Sonne. Eine Sonnenbarke am Grunde des Nil. Der Nil kreuzt eine Sonne, die Sonne lacht. Ein Sonnenverrückter, eine Mondwolke, eine Polarfrau, eine tollkühne Sonne. Eine Sonnensonnennacht aktiv, sich verströmend, bestialisch, cholerisch und gelb. Gelb wie eine Eigelbsonne, gesperrt in eine Irrenanstalt. Blitzend zerreißt sie ihre Haut. Eine Sonnenbarke am Grunde des Nil. Der Nil kreuzt eine Sonne, die Sonne lacht. Eine solare Sonnentätowierung ist ein arabisches Auge inmitten der Milchstraße. Ein unerträgliches Gelb. Noch eins. Friedlich grün, ein blauer Schrecken. O Mond! Eine gelbe und stille Sonne auf einem ruhigen und sanften Horizont neben Blumen. Alle Tage. Eine Sonne, Sieg des Gelb über das Grün und des Grün über das Gelb auf dem Feld der Tränen. The night of the non-event, war in the vacant sky, the phantom's absence. Begräbnisse, Sarg ohne Rosen. Unbewaffnetes Volk in langer Linie. Die Prozession der gelben Sonne von der Moschee zum leeren Platz. Stumme Taxis. Armee in Zivil, schweigender Leichenwagen. Zum Schweigen gebrachte Musik. Palästinenser ohne Palästina. Weder erhob sich der Wind noch legte er sich. Die Juden sind abwesend, platte Reifen. Die kleinen Lichter werden nicht angezündet. Kein Kind starb, kein Regen. Ich sagte nicht, der Frühling atmete. Die Toten kamen nicht zurück. Die Moschee begann ihr unerhörtes Gebet, in den Wellen verloren. Die Straße verlor ihre Steine. Gleißender Asphalt, nutzlose Landstraßen, tote Armee. Erstickt ist die Straße, das Gas abdrehen. Flüchtlinge ohne Zuflucht, ohne Kerze. Die Prozession blieb ungestört. Zeit verstrich. Schweigendes Phantom, stockende Flut, gewichtsloses Schwarz, reglose Kälte um abwesendes Feuer. Fahrerloses Auto, Ashrafiye Hamra, heruntergeschluckte Worte, grundlose Furcht. Fensterlos ummauerte Stadt, Ein toter Mann gezwungen, zu Fuß nach Hause zu gehen. Eine Kugel im Bauch. Gebet in der Moschee, schwarze Prozession, kleiner als Ameisen. Allahu Akbar. Zwischen Beirut und Sidon erstreckt sich das Meer. Diese Nacht gehört nicht dem Krieg. Nichts wird vom Schweigen erdrückt. Gewehre rosten in Reisetaschen. Revolution. Eine gelbe Sonne, eine blaue Sonne, eine purpurne Sonne, eine grüne Sonne, ein Jerusalem-Gottes-Bordell, ein ausgebranntes Jerusalem, Jerusalem aus Glas. Eine Sonne, sagtest du, gelb, sagtest du, eine Sonne, sagtest du, gelb, sagtest du nicht? A yellow sun, my father, an assassin, I have the sun on each finger. Mein gelber Irrsinn, grüner Schlamm in meinen Venen, verkalkt, verrückter Sonnenradar. Gelb, grün, rot, purpur. Kosmischer Radar. Ein sonnennackter Irrer. Eine blaue Sonne in einem schwarzen Himmel, eine junge Sonne in einer schwarzen Wurzel. Ja! Eine Frau Solar, eine Frau Lunar. Eine weibliche Sonne. Der Schnee gezählt. Eine gelb verzweifelte Sonne. An jedem meiner Finger ein Markt. Platz für die Sonne. Eine Sonne verkauft in Mexiko, gehäutet in Borneo, verstümmelt in Beirut. Wamm! Eine gehäutete Sonne, ein geschändeter Mond, ein zerrüttetes Hirn, ein unter Strom gesetzter Hund? The sun is my dispersed childhood's tree. Sunset with no morning, no night, black. Eine schwarze Sonne paart sich mit einer roten Sonne. Schwarzer Radar in deinem schwarzen Auge. Spinne. Eine vom Lauf erschöpfte Sonne, eine weggeworfene Sonne, eine kranke Sonne leuchtet in ihrer Agonie. I tell the sun's story, it answers. I decode, it sends new messages, I decode. Ich sah eine tote Sonne. Sie war ein Spielball in Sabra. Ich schnitt den Himmel entzwei. Eine Sonne, verfault und von Würmern zerfressen, treibt über Beirut. Stille wird pfundweise verkauft. Beduinen, bedeckt von Sarkophagen, wissen, ein tätowierter Mond überflutet euch mit Dynamit. Die Sonne in die Luft gejagt, ein Kind in die Luft gejagt, einen Fisch in die Luft gejagt, die Straße in die Luft gejagt. Esst und erbrecht die Sonne, esst und erbrecht den Krieg, hört einen Engel explodieren. Eine bestialische Sonne kriecht mein Rückgrat empor und nagt an meinem Nacken. Ihr Haar fällt. Draußen poliert der grün gekleidete Faschismus seine Gewehre. O torpediertes Abenteuer. Ich sah Beirut die Närrin schreiben mit Blut. Tod dem Mond. Eine Rakete erschüttert das Haus. Kugeln fliegen. Sie durchlöchern einen Supermarkt. Sie jagen eine Katze in die Flucht. Ich nahm die Sonne am Schwanz und warf sie in den Fluss. Explosion. Bumm! Beirut. Syphilitische Hure, die Sonne wird verseucht von der Stadt. Eine blaue Sonne zersetzt einen Kurden, tötet einen Armenier. Ein Armenier tötet einen Palästinenser. Das Sonnenrad syrischer Stämme, oh wahnsinnige Nomaden, Staubtrinker. Eine hydrophile purpurne Sonne, eine groteske gelbe Sonne, rot und eitle rote Sonne. Beirut, die Armselige. Eine Party trunken von Erdöl, Miliz in Whirlpools. Eine Sonne in einem Bauch voll Gemüse, ein System fetter Tuberosen. Eine Sonne, die weich ist. Die Eukalyptusbäume stehen in Blüte. Die Araber sind unter der Erde. Die Amerikaner auf dem Mond. Die Sonne hat ihre Kinder gefressen. Eine grüne Sonne. Eine rote Sonne. Eine gelbe Sonne. Eine rote Sonne. Eine blaue Sonne. I myself was in morning blessed with bliss. Eine gelbe Sonne. Ein Sonne. Eine. Die Sonne, eine Blutlache. Eine Leiche liegt in der Sonne. Hu, hu, hu. Eine gelbe Sonne. Der Ozean ist ein Ballon. kotzt sich aus. Ein junger Mensch starb auf der Weite des Horizonts. Wie blau ist das Meer. Eine blutarme Sonne verliert jeden Tag einen Zahn. Stopp! Der Krieg. Der Krieg legte seine Blumen unter Gräber. Rot für das nicht vergossene Blut. Der Krieg spross wie ein Kaktus zwischen meinen Zehen. Es ist 5 Uhr. Ich bat um ein Maschinengewehr und erhielt eine Blume, vergiftet. Eine gelbe Sonne, eine blaue und purpurne Sonne, niedergestreckt in einer Blutlache. Gelbe Sonne, ausgerottete Ahnensonne, grüner Frühling, purpurne Sonne. Gelbe Sonne, ausgerottete Ahnensonne, grüner Frühling, purpurne Sonne, Quasar. Sie brachten die Sonne auf dem Rücken eines Esels bis auf den Hügel. 1000 Männer kamen. Am Himmel treibt einsam ein Sarg, von einem Horizont zum anderen. Ein Pferd mit Laternenaugen trägt die Leiche im Maul. Und Regenbogen sind vollkommen. Ein militanter Himmel richtet seine Kalaschnikow auf die Erde. Bing! My right eye is a sun, my left eye is a sun, my ears, 2 suns. My nostrils, 2 suns. I have the sun on the forehead. Stop. Meine Füße sind 2 Sonnen. Stop. Jeder Finger ist eine Sonne. Eine Sonne an jedem Zeh. Stop. Eine Sonne im Arm, im Anus, im Nacken. Meine Füße 2 Sonnen. Meine Ohren 2 Sonnen. Meine Nasenlöcher 2 Sonnen. Und diese Sonne am Mund, Krebs bis ans Ende der Sterne. I want him to be deaf and dead, horizontal as a felled forest. Eine rosa Taube bricht die Sonne durch und durch, die Sonne wartete. Eine Sonne, o Schiff. Eine Sonne, o Stille. Eine Sonne, o Kupfer. Che Guevara had become a bush with white sap. The Pacific has become a lake of blood. Stop. I am the solar-bellied Indian who plunges Beirut in a bath of light. That is a body that the shadows carry underground. Eine gelbe Sonne, eine irre Sonne, eine ruhige Sonne, eine rote Sonne, eine Maljewitschs rote Sonne folgte seinem Leichenzug bis nach Beirut. Beirut, Hölle, Beirut, Sonne, Beirut, Damaskus, Beirut, Venus. Zeitverschiebungen, Raumverschiebungen auf dem Schaltbrett der Materie. Paris, Jupiter, New York, Saturn, Bagdad, Merkur. Stopp! Stopp! Die Sonne hasst sehnsüchtig Reisende. Sie explodiert vor Zorn. Auf dem Weg zur Milchstraße trägt die Sonne ihren Sieg von Stern zu Stern. Remain at the heart of the revolution in the silent city. Eine Metallscheibe zerschneidet die Himmelsmembran. Es regnet Blut. Krieg in Beirut. Krieg in Marrakesch. Krieg in Dubai. Krieg in Mossul. Weiße Sonne, schwarze Sonne, Weiße Sonne, schwarze Sonne, weiße Sonne, schwarze Sonne. Weiße Sonne, schwarze Sonne, weiße Sonne, schwarze Sonne, weiße Sonne, schwarze Sonne, weiße Sonne, schwarze Sonne, weiße Sonne, weiße Sonne, schwarze Sonne, schwarze Sonne, weiße Sonne. I planted the sun in the middle of the sky like a flag. Schwarze Sonne, weiße Sonne, schwarze Sonne, weiße Sonne, schwarze Sonne. Wie eine Tätowierung treibt eine gelbe Sonne über einem weiß glühenden Baum. Die Sonne ist ein blinder Häuptling. Stopp! Die Sonne ist blind. Während du durstig und hungrig bist, frisst die Sonne ihre Kinder und singt. O Sonnengesang, aufsteigend aus dem Bauch von Millionen Frauen. Die Sonne macht sich auf den Weg, der den Stamm ins Schlachthaus führt. Belagerte Araber, durstig geblendet. Stopp, erloschene Sonnen. Es gibt Tumore auf Mondkratern und Marsdünen. 7000 Araber im Bauch von Geiern. Stopp, eine gelbe Sonne in ihren Augen. O Jahrtausend Hunger, Orkane ahnen auf der Sonnenkarte. Starke Winde entflohen dem nuklearen Hochofen. Die Sonne barst, stopp, die Sonne schwoll an, barst, wanderte, huh. Die gelbe Sonne ist ein Sack voll Eiter gelöffelt aus den Wunden der Araber. Der Sonneneiterbeutel, das Sonnenhospital kosmischer Kadaverblume. Die Sonne Wappen der Araber, Schild der Muslime, Licht der Kometen. Die Sonne ist ein krankes Kind, die Sonne stirbt auf dem Berg. O Sonnenbegräbnisse, Leichenwagen gelenkt von Fedayin, gekleidet in Schwarz. O nächtliche Sonnensoldaten, ihr lebt an den Ufern einer offenen Kloake. O Lager aus Thymian und Eisenkraut, nach Aas stinkend, Tel Satar. Das Lager beherrscht die Schlucht wie ein Königreich. O Sonne, Frauen, Kinder, Männer, spielen ein tödliches Sonnenspiel. Die Feinde des Lebens kamen bei Tag und bei Nacht. Und die Sonne weinte. Frauen, Kinder, Männer, alle tot. Schweflige Venus flammte am Himmel. Steinerne Hitze. Oh, wie flach ist das Meer. Es ist metallglatt. Rot ist ein Stück Stahl. Eine gelbe Sonne, eine schwarze Sonne, eine rote Sonne, eine weiße Sonne. Die Sonne zieht durch unsere Augen. Die Sonne ist der Leichnam eines Arabers. Babylons Sonne, Gilgameschs Sonne, Mohammeds Sonne. Ein Krater erblühte im Wüstenkörper. Stopp, das ist das Sonnenauge. Auferstehung der Toten, stopp. Auferstehung der Planeten, stopp! Auferstehung der Völker. I advance as a white bird over your heads, with the sun in the belly, feet in the sand, ooh, wind in my feet. I chose to wander. Da. Eine gelbe Sonne stieg auf über dem Lager. Eine purpurne Sonne in Kanaans Auge. Eine grüne Sonne für den Islam. Eine weiße Sonne über den Feldern der Zukunft. Ein reisender Hai. Oh, die Sonne ist ein Hai. Verfolgt die Sterne in den Himmelsmeeren. I chose a tribal chief, son of Andromeda and the sun. I climbed the column. I climbed the mountain. I climbed the cloud. I climbed the sun. And I saw. Und ich sah maskierte Männer ein Blutbad anrichten. Wir müssen Blut trinken, um zu werden wie sie. Und sie in der Hölle erwarten. O friedliche Sonne, ewiger Vater der Kinder Kanaans, o babylonische Sintflut, Ahnen der Araber, Wind, Wind, 1, 2, 3. Nachrichten strömen aus den Computern. Ich schlafe mit einem Radio im Arm. Stopp! Ich schlafe in Tel Sata. An der Paradiespforte. Stopp! Ein solares Bad. Ich sehe Raketen zwischen Bäumen. Beton, der Feuer fängt. Käfige zerspringen, zerschmettern die Händler. Alle vier Himmelsrichtungen explodieren. Es schläft das Pferd, geimpft mit Unschuld, unter dem Irrsinn des Mondes. Zuflucht gibt es nur im Tod. Es gibt keine Zuflucht außer im Feuer. Die Sonnenatome werden Fleisch in meinem Fleisch. Stopp. Stopp. Bumm. Bumm. Bumm. Die Straßen sind übersät mit Leichen. Ihre Münder öffnen sich dem Frühling. Münder voller Zähne, voller Staub, schreien Allahu Akbar. Die Sonne ist des Stammes höchster Gott, das Meer ein Leichentuch. Jupiter rückt vor, gefolgt von 13 Monden. Stopp. Ganymed verliebt in die Sonne. Beirut ist ein Hühnerhof. Mit Pfauen und dem Gestank von Federvieh. Jupiter schwimmt in einer metallischen Lösung. Stockende Entladung. Beirut is a satellite planet domesticated by its enemy, profanated by evil. Ein elektrischer Strom behaart wie eine Meere, zirkuliert im Universum. Beirut versteckt sich in Schützengräben, geht mit gebeugtem Nacken ins Schlachthaus. Jupiters großer roter Fleck ist ein Sturm. Materie ist verzweifelt. Beirut wird vom Bürgerkrieg gefressen. Kinder lauschen dem Kanonendonner. Materie, Wut entbrannt, dreht sich im Kreis in der großen Leere der Planeten. Beirut suhlt sich im Unglück. Beirut blutet. Materie trifft in Tornados auf Nebelflächen. O Milchstraße. Mehr Blut als Milch, mehr Eiter als Wein. Jupiter fordert die Sonne heraus. Eine gelbe Sonne paart sich mit Jupiter. Hass ist voll Phosphor, Neid trägt ein schwarzes Band. Jupiter rotiert in den Grenzen seines ätzenden Irrsinns. Beirut dreht sich im Kreis, ein Wetterhahn des Verderbens. Jupiter entflieht der Sonne und rennt zu ihr zurück. Er ist ein Jagdhund. Weißglühende Planeten flackern böse im Herzen des Krieges. Geomagnetische Kräfte trocknen unsere Länder aus. Wir flehen um Regen. Wir erhalten Sonnenpartikel. Wir wollen sehen. Wir sind blind. Wir gehen in Horden, den Herrn zu preisen. Das solare Angesicht ist gnadenlos. Jupiter und die Sonne kämpfen um Gilgameschs sterbliche Reste. Das Universum ist überall und seine kindliche Geduld beschützt uns. Stopp. Die Geduld des Universums ist Balsam. Stopp. Die Geduld des Kindes ist eine Blume. Eine gelbe Sonne ersetzte des Arabers Auge, Mund und Zähne. Auf den großen Schiffen des arabischen Golfs werden sie davonsegeln wie Atome. Ich denke an die absolute Freiheit der Atome im Abbrand der Sonne. I wear the solar crown, the crown of soul. I'm walking. O Volk ohne Kalender, o arabisches Volk, o wankelmütiges Volk, o phosphoreszierendes Volk. The solar boat in the middle of its course, yet sidetracked in orchards. In a porcelain sky. Stop. Full stop. Stop. Stop. Ich pflanzte einen Araber ins Zentrum der Sonne wie einen Feigenbaum. Dann spuckte ich Blut, wurde gereinigt in Urin. Die Sonne ist grausam. Ihr schwarzes Zentrum dreht sich unaufhörlich. Stop. Die Sonne ist krank. Ihr Haar fällt in schwarzen Raum. Die Sonne, ein orientierungsloser Kosmonaut, kappt den Kontakt zur Erde. Die Sonne verliert ihre Zähne, verlor ihr Zahnfleisch. Die Sonne ist ein Verräter. Verräter ist die Sonne. Für immer. Die Sonne speit Blut. Gesaugt aus Skorpionen. Die Sonne bohrt Löcher ins Gehirn des Palästinensers. Die Sonne vereint die Araber gegen die Araber. Die Sonne heiratete ihre Mutter, um ihren Sohn besser zu kreuzigen. Die Sonne zog sich an, zog sich aus, wurde Transvestit, verkleidete sich. Die Sonne geht nackt auf einer glühenden Walzstraße. Die Sonne führt den Konvoi an. Lenkt Licht in die Katastrophe. Die Sonne ein Pilot auf der Startbahn des Feindes. Als Freund. Die Sonne verkauft ihre Nachkommen als Sklaven. Bei Tagesanbruch und im Westen. Ich bin der Prophet eines nutzlosen Volkes. Stopp. Mein Kopf schmerzt. Smala te comta, smala te comta, smala te comta, smala te comta, smala. Ich bin ein Heckenschütze. Das Haar klebt an meinen Schläfen. Stopp. Die Sonne ist eine gefrorene Zitrone, so groß wie die Nase der Präsidenten. Jeder Verwundete ist ein Toter. Beirut ein Leichnam, präsentiert auf silbernem Tablett. Ich bin der Terrorist, versteckt in der Ladung eines Frachters aus Argentinien. Die Sonne ist ein Hai, der treu den uruguayischen Matrosen folgt. Ich bin der Richter, der in jedem Computer sitzt und ruft: Freiheit gilt ab wann? Freiheit gilt ab wann? Radio heißt es, die Geschichte gibt der Sonne 10 Milliarden Jahre. Die Hälfte ihres Lebens hat die Sonne schon gelebt. Morgensonne, Abendsonne, du bist rein, du bist rein. Die Sonne schlich sich in Glycerinbehälter. Die Sonne explodierte. Die Sonne leerte die Apotheken. Die Sonne geht in der Wüste spazieren. Die Sonne nimmt Drogen, um ihre Verbrechen zu begehen. Auf den Hügeln nimmt sie Drogen. Die Sonne hat heute Bäuche, Füße und Gehirne aufgeschlitzt. Und die Bäume. Sogar die Sandkörner explodieren. Beirut kippte ins Herz der Sonne. Ihr Fluch löschte es aus. Baudelaire, Mercenerie, Sang, Alphabet, originated in Ugarit, King of Babylon, Sang, Prince of Words, the verb's creation. Big phosphorescent rings chain language to the tree of evil. Wer ist das? Es ist Christus, aus dessen Kopf eine weiße Sonne wurde. Sein Begräbnis? 4 Bretter und Nägel aufgelesen auf der Wiese. Seine Mutter? Bekleidet mit Mondstrahlen und weißer Stille. Sein Vermächtnis? Ein 10-Dollar-Schein abgeschickt in New York. Sein Sohn, das Produkt des Ochsen und der Schlange. Seine Waffen, die Fingernägel in die Sonne gekrallt. Seine Mutter, der Planet Saturn. Sein Begräbnis, das des versehentlich zum König ernannten Nachbarn. Sein Sohn, der Wasserträger, der Lärm und der Blitz. Sein Vermächtnis, eine Reihe von Gräbern im Stadtzentrum. Wer ist das? Es ist Christus, dessen Kopf eine weiße Bandage trägt, für immer. Seine Tochter? Krieg ohne Revolution. Die Sonne bewegt sich ständig gegen den Wind. Die Sonne rotiert in Zyklonen. Die Sonne liegt auf einem Tisch. Weiße Wände wellen sich in der Hitze. Der Sonne wurden die Beine amputiert. O besiegter Söldner, Fliegen summen, Würmer stinken, Blut wird weiß. Sie trugen die Sonne auf ausgestreckten Armen zum Friedhof, eskortiert von ihren Planeten. Stopp! Die Sonne fällt in Todestaumel. Sie schnitten der Sonne die Ohren ab und stopften sie in ein Glas. Phenolgeruch vergiftete das Brot der Armen. Die Kinder spielten Ball mit der Sonnenleiche. Sie schlugen Nägel, Ketten und Metallstangen in die Sonnenleiche. Sie kamen maskiert. Stopp! Sie kamen vergiftet. Stopp! Sie kamen kastriert. Stopp! Sie gaben dem Kind einen Sarg zum Spielen. Die gelbe Sonne schrumpfte, amputiert. Sie rief ihre Mutter. Ishtar antwortete nie. Die Jungfrau rief nie. Im Bauch der toten Sonne versteckten sie ihre Beute. Vom höchsten Turm der Stadt riefen sie das Königreich tot aus. Die archaische Küste verteilte die zerstückelten Glieder der Sonnenscheibe an die Wellen. Sonne, Delaware. Beirut, Hölle. Die Sonne zerriss ihre Ketten. Sie schlittert einem neuen Abgrund entgegen. Eins, zwei, eins, drei, zwei, vier, fünf, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, neun, acht, eins, zwei, neun, drei, eins, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Die Sonne ist des Kämpfers schwere Last. Oh. Ein Boot zerbricht unter der Sonne. Gewicht. Unglaubliche Sonne, du nahmst den Weg des Bösen. Eine verwirrte Sonne verlor ihr Haar auf dem Hügel. Beirut heading toward the fisherman's white inferno. Oh, incredulous harvest, the sun will close to take us in its arm. An den weiß-rot glühenden Tisch ist der Palästinenser gelötet. Die Sonne zerriss ihre Ketten. Eins, zwei, drei, vier, drei, vier, drei, fünf, drei, drei. Sechs, sieben, acht, neun. Monströs schwellen die Bäume mit feurigen Fingern. Eine senile Sonne sabbert über die Pflanzen und besteigt die Schwester. Der Mond kläfft, um die Wolken aufzuscheuchen. Stopp! Dann folgt ein Kugelhagel. Oh Wüste, unendlich und unermesslicher als die Sonne. Und eifersüchtig auf mein Gedächtnis. Ein ausgetrockneter Brunnen, zwei ausgetrocknete Brunnen, drei ausgetrocknete Brunnen, vier ausgetrocknete Brunnen. Die Sonne brach ihr Schweigen für eine Kette von Flüchen. Die Sonne befindet sich in Aufruhr, in Dissidenz, im Ausbruch, in Anarchie. Ich verbot dem Himmel, meine Augen zu durchqueren. Stopp. Fliehend. Sie kamen mit gelben Ohren und ausgetrockneten Nasenlöchern. Ich sah Kreuzträger mit Tod in den Augenhöhlen. Die Jungen weinten. Stopp. Die Mädchen breiteten kein Leintuch aus. Der Vater starb an Herzschlag auf einem Schiff namens Zypern. Die Mutter schlug rohes Fleisch. Der Feind kam aus dem Mühlstein. Sie aß mit kannibalischer Gier die Ikonen und das Brot. Dann sang sie eine Sonnenlitanei am Sonntag der Auferstehung. Der Sonnenmuezzin psalmodierte bis zum Palmabend. Die Mutter und der Vorsänger trafen sich im Feuer. Ich sah sie ihre abgeschnittenen Finger auf den Kirchenboden werfen. Die Heiligen kamen nicht zu ihrer Rettung. Auch die Gefährten nicht. Muezzine und Priester veröffentlichten Siegesnachrichten. Die Kämpfer verblieben ausgestreckt auf der Horizontlinie des Meeres. I smothered the sun with an iron bar, disfigured its words, tore its face and mine. Beat black holes, quasars, the others' death in Beirut. Wolkenreiter, syrischer Sonnenarbeiter, proto-sinaitisch. Was für ein purpurngewaltiger Abgrund brach auf im Urland Syrien. Welche aus dem Unendlichen und dem Universum stammende Urliebe muss in deinem Bauch wohnen? Die Sonne geht ihrem Untergang entgegen. Stopp. Granatsplitter oder Sonnensplitter? Kleine Stücke tot. Glieder des Osiris verstreut, während Isis die Große abwesend ist. Hu! Isis die Große ist abwesend. Stopp. Ihr Grab zermalmte die Wurzel, die ich bin. Stopp. Mein Planetengesicht. Pockennarbig von scheußlichen Bleipartikeln übersät. In einem von Fledermäusen bewohnten Abgrund schlägt mein Großvater eine letzte Schlacht. Im Land des Adonis bluten die Himbeeren so stark wie wir. Eine gelbe Sonne, eine gelbe Sonne. Eine gelbe Sonne, eine gelbe Sonne. Die See bebt unter den von ihr bewegten Kadavern. Es werden mehr Menschen geschlachtet als Schafe. Baal-Sonne. Donner und schwarzer Regen. Die See gebiert Schlangen. Blitze fahren durch die Türme der Stadt. Elektrizität strömt aus unseren Augen. Wie sollen wir den Fluch bannen, wenn wir selbst verflucht sind? Was mit der Sonne tun, wenn sie sich hinter Tränengas verbirgt? Sie trinken. Sie in kleinen Schlucken trinken, so dass Zärtlichkeit zur Hölle wird. Beirut ist geschlossen für die Menschenflut. Stopp! Der Hafen gesunken. In den Bäumen ist kein Saft mehr für den Durst der Bewohner. Ein Kaktuswald birgt Eisenvögel. Stopp! Häuser verlieren ihre Arme. Eine wutgelbe Sonne wühlt in den Bäuchen der Leichen. Die Kämpfer verfluchen die Hitze, die ihre Wimpern durchdringt. Fliegen brummen wie Hubschrauber über trockenen Brunnen. Von morgens bis abends aß ich Libellen. Stopp! Hoch! Hundsgestaltige Geister schlafen auf Müllhalden. Die Erde spuckt giftige Strahlen, als wären es Wörter. Die Sonne ein tauber Stern. Stopp! Der Himmel ihr Grab. Die neuen Höhlenbewohner sabbern Blei. Die See ein blau-weißes Leichentuch. Stopp! Die Tuchhändler verließen die Stadt. Medizinmänner gaben ihre Skalpelle den befreiten Gefangenen. Die schneiden jedem, der vorbeigeht, den Kopf ab. Die Menschenflut heult vor den Toren der Palmenhaine. Stopp! Es gibt kein Brot, kein Wasser, keine Luft, kein Licht. Es gibt den heißen Mantel des Todes und das Nichts. Und wenn ihnen vor Erschöpfung die Waffen aus den Händen fallen, kämpfen sie mit ihren Fingernägeln. Oh nein, im Westen legt sich der verliebte Sturm. Bei Kerzenlicht besingt die Sonne den traurigen Sieg, aufgebahrt auf den Felsplatten. Ein Mann starb in Beirut, eine Frau auch. Es ist ihre erste ruhige Nacht seit langem. Oh, how cold is the ground in full summer when it is watered with blood. Jisrit Basha got ready for the revelation, tell Zaatar perfumed with flowers. Ein junger Mann und seine Geliebte sterben Hand in Hand. Die Braut wird von der Sonne empfangen. Der Mond bedeckt den Jungen mit Glorie. Von Kugeln durchlöchert schlafen sie zusammen auf ihrem Bett. Für immer. Für immer. Libyen verschwindet unter Tornados aus Sand. Ägypten bedeckt den Sonnenpharao mit Speichel. Nur der Yakima-Indianer wäscht uns die Stirn. Die eingekreisten Palästinenser kriechen auf allen Vieren. Der große Sonnenkreis hält sie in seinem eisernen Ring. Und müde der Worte beginnen sie zu bellen. In der dunklen Reizung der Augen ist eine Schlange versteckt. In den Ausdünstungen von Amerikanern ein zerfallendes Weltreich. Im Brackwasser der Flüsse Palästinenser. Weit jenseits seiner Grenzen trägt der Schmerz eine Leine um den Hals. In den Weizenhalmen sitzen Insekten, geimpft gegen Brot. Auf den arabischen Booten schütteln sich Haie vor Lachen. Im Bauch des Kamels Highways ins Nirgendwo. Weit jenseits der Zeit liegt des Frühlings zerschlagene Hoffnung. In der Sintflut über unseren Feldern kein Regen, nur Steine. Ein klarer Morgen, kalter Felsen, verloren auf einem ozeanischen Pfad. Ein Leuchtturm ruft die Flut von Palästinensern, gebrandmarkt mit Rot. Ihre Eingeweide quellen hervor wie Nabelschnüre. In den großen Löchern des Weltraums werden Totenkammern vorbereitet. Die Palästinenser werden in ein Raumschiff zum Mond gesteckt. Sie singen ihr eigenes Requiem nach dem Start der Rakete. Gesteuert von den Engeln des Bösen verlieren sie sich im All. Stein hat kein Gedächtnis. Stopp. Die Sonne auch nicht. Stopp. Wenn die Lebenden auf den Körpern der Toten verrotten, zieht die Menschenflut weiter. Wenn die Zähne der Kämpfer zu Messern werden, zieht die Menschenflut weiter. Wenn die Worte ihre Bedeutung verlieren und nach Arsen schmecken, zieht die Menschenflut weiter. Wenn die Nägel der Angreifer zu Klauen werden, zieht die Menschenflut weiter. Wenn die alten Freunde eilen, um beim Gemetzel dabei zu sein, zieht die Menschenflut weiter. Wenn die Augen der Sieger zu gezündeten Granaten werden, zieht die Menschenflut weiter. Wenn die Geistlichen zum Hammer greifen und kreuzigen, zieht die Menschenflut weiter. Wenn die Behörden dem Feind die Türen öffnen, zieht die Menschenflut weiter. Wenn die Füße der Bergbewohner schwer werden wie Elefanten, zieht die Menschenflut weiter. Wenn Rosen nur noch auf Friedhöfen wachsen, zieht die Menschenflut weiter. Wenn man die Leber des Palästinensers isst, bevor er tot ist, zieht die Menschenflut weiter. Wenn die Sonne nur noch als Totenhemd dient, zieht die Menschenflut weiter. Die Sonne ist eine Kamera nur für Schwarz-Weiß. Weiß, weiß, weiß ist die Farbe des Terrors. Die Sonne schoss das Foto für die Archive der CIA. Farblos ist das Blut in den Folterkammern. Infrarote Strahlen beschriften die verkohlten Körper der Araber. In unseren schlaflosen Stunden bringen Blumen Albträume hervor. Wir verbrannten Kontinente des Schweigens, den Fortschritt von Völkern. Wir kreuzigen Gilgamesch auf einem Panzer. Viking 2 erreicht den Mars. Imam Ali tanzt auf einem Atompilz. Verflucht sind die Wolken, die Wasser zurückhalten. Verflucht sind die Araber, die die dürren, hohen Eukalyptusbäume fällen. Ich will, dass die Menschen Gott unseren Bruder nennen. Unseren Bruder. O himmlischer Genosse. Geboren aus Nacht und aus Licht. O himmlischer Genosse. Nimm deine Brüder in deine Ewigkeit auf. O himmlischer Genosse. Schreib ihre Namen auf ihre verbrannten Glieder. O himmlischer Genosse. Gib den Hungrigen Wasser und Brot. O himmlischer Genosse. Gib den verbündeten Flugzeugen Treibstoff. O himmlischer Genosse. Tröste die Witwen, indem du von ihren Männern sprichst. O himmlischer Genosse. Lass die Bräute das Kriegsgeschrei ignorieren. O himmlischer Genosse. Füge die verstreuten Knochen der Kämpfer zusammen. O himmlischer Genosse. Radiere die Schwärze der Trauer aus und pflanze Rosenbüsche. O himmlischer Genosse. Singe ein ruhmvolles Requiem auf die, denen Gräber die Stimme versiegeln. Es gab pfundweise verdorbenes Fleisch und tonnenweise Leid, Schmerz für Millionen Dollar, tonnenweise zermalmtes Fleisch. Es gab Berge von Leichen und Ströme von Blut, Säcke voll Knochen, Körbe mit Augen, Schalen voll Lymphe. Es gab Wiesen mit Menschenhaut überzogen unter dem arabischen Mond, Hass für Millionen Dollar und tonnenweise Schmerz. Es gab gelbe Granaten über der Trauer ausgeweideter Häuser, tonnenweise Verzweiflung und riesige Flüsse gefüllt mit unser aller Tränen. Es gab Kämpfe zwischen Leichen und Aas. Ich war in einen Leichnam verliebt. Mit den Haaren banden sie ihn an einen alten Chevrolet. Gewehrsalve, Gewehrsalve. Beine noch gespreizt, seine Genitalien dargeboten, Opfergaben, Rüben. Sein Rücken schabte über den Asphalt. Kinder applaudierten. Vor langer Zeit wich die Sonne aus den Gesichtern der Frauen. Sie sagten, der Palästinenser leidet nie genug, noch der Armenier. Das Viertel hatte einen Namen, Badawi. Der Monat war August, der Tag ein Samstag. I saw dark-skinned men wearing hunting boots and soft jackets. The donkeys and the pigs refused their company. Eine Frau mit unterschiedlichen Schuhen an den Füßen sah ihnen zu. Schöner als die Jungfrau, kräftiger gebaut, zärtlicher in ihrem Herzen, gewaltiger als Meere, Ozeane und Kontinente. Sie lachten, sie lachten, sie lachten, schändlich. Sie lachten, sie lachten, sie lachten. Abwesend, abwesend, abwesend. Tod denen, die immer noch warten. Große Mondfahrt, große unterirdische Fahrt, große Sonnenfahrt. Geheimnisvolle Abwesenheit und Anwesenheit. Verkapselter Terror. Mündung des Meeres. Verkapselter Terror. Ich nahm die Frauen bei der Hand und siedelte sie im Süden an. Hundemeuten kamen, um sich ihnen zu Füßen zu legen. Bäume kletterten auf die Terrassen, um die Raketen zu bewundern. Ich bezwang die Dürre und sagte die Sintflut voraus. Tigris und Euphrat verschwanden. Die Frauen gingen sehr viel weiter. Der Feind fing an zu weinen. Das Meer erbrach seine Kraken an die griechische Küste. Syrien zitterte. Wie Zwiebelschalen fallen die Städte, Stein für Stein. Sie sperrten sie in Käfige. Sie schossen Flugzeuge ab. Sie packten sie in Hubschrauber. Sie rutschten auf ihren Bäuchen. Seelenruhig versteckten wir die Sterne unter Bettdecken. Tod denen, die ihre Augen nicht durch Glühbirnen ersetzen. Es ist das Meer, das den Begräbnissen folgt. Erhaben. Auf engen Feldern leben jene, die auf den Anbruch des Tages warten. Ein barmherziges Wissen bedeckt die Gräber. Herden werden geschlachtet, um Flüsse zu ersetzen. Petroleum wird gebraucht zur Verklärung der Nacht. Anonyme Kämpfer hetzen die Lebenden und die Toten, um die Zukunft zu erreichen. History is dead. The sun is nothingness. The air is burning forever. Gelächter schlägt wieder an. Versunkene Sonnen. Wir finden Kraft, indem wir Blumen zu den ausgeweideten Körpern tragen. Das Meer beleckt den Ballast und die Gleise der kosmischen Bahn. Verrückte Frauen, allein unter dem Lärm des Mondes. Irrfahrt in der Basilika. Leichen, begraben am Anfang des Jahrhunderts, mumifiziert vom Salz, werden ausgegraben. Mit auseinandergerissenen Beinen. Körper beweinen das Fehlen ihres Geschlechts. Sie werden in der anderen Welt keine Nachkommen haben. Nicht mit den Lorbeerbäumen schlafen. Ich sagte, dass diese Zunge rauchend wie eine Lammkeule verschwinden wird, damit die Menschen von morgen sich durch Zeichen verständigen. Sie warfen die arabische Sprache auf den Müll. Die Kröten nahmen sich ihre an. Es wird Flüsse in Fülle geben, jedoch vereinsamt, wie auch die Berge. Finsternisse werden zur Erde hinabsteigen, um Kräuter zu essen. Wie weise! Ein Teller und Spiegeleier für den Mörder des Propheten. Von Tal zu Tal werden wir warten, begraben im Sand. Spring, we refuse to come. Earth will not have seasons anymore. Die arabischen Sterndeuter folgen den falschen Sternen. Und wenn die Nacht kommt, sagen sie, hier ist der Anfang, der Tag und der Sieg. Ölquellen werden versiegen und achtköpfige Ungeheuer über die Erde kriechen. Weder das Kreuz noch Davids Stern werden den gelben Wassern widerstehen. Gelb ist die Farbe der Pest. Gelb ist die Sonnenfarbe. Palmen werden stürzen. Die Banner des Todes flattern auf den Masten. Die Wüste wird von Beton bedeckt. Wasserquellen von Engeln mit blauen Schwertern beschlagnahmt. Eisberge werden im kochenden Salzmeer schmelzen. Menschliche Zungen werden sich in Feuerzungen verwandeln. Auf dem Thron des Guten wird ein Taubstummer sitzen. Auf dem Sitz des Bösen wird eine alte Mumie installiert. Kehlen werden an Gold ersticken. Tresore als Särge benutzt. Und die Ratten werden das verheißene Königreich erben. Tresore als Särge benutzt. Und die Ratten werden das verheißene Königreich erben. Allerletzten Lauf der Sonne wird Feuer Tiere, Pflanzen und Steine verschlingen, wird Feuer Feuer verschlingen und dessen vollkommenes Rund. Wenn das vollkommene Rund Feuer fängt, wird kein Engel erscheinen. Stopp. Die Sonne wird Götter, Engel und Menschen auslöschen und sich selbst auslöschen inmitten ihrer Töchter. Geist, Materie wird Nacht. In the night, we shall find knowledge, love and peace. Thank you. Arabische Apokalypse nach dem gleichnamigen Gedichtzyklus von Etel Adnan aus dem Französischen von Ulrike Stolz. Konzeption und Hörspielbearbeitung Claudia Ruschkowski. Mit Etel Adnan, Miriam Abbas, Christine König, Tatja Seibt. Komposition 48 Nord. Solisten Philipp Kolb, Ulrich Müller, Wolfgang Obrecht, Siegfried Rössert, Wolfram Winkel. Regieassistenz Jakob Schumann. Ton und Technik Thomas Monajan, Gunda Herke. Realisation 48 Nord, Claudia Ruschkowski, Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Hessischen Rundfunk 2013. Beirut, Etel Adnans Geburtsort, blieb immer ihr Bezugspunkt, ihre Heimat. Von Neuem in der jüngeren Geschichte ist die Stadt, ist der gesamte Libanon, Schauplatz schwerwiegender Konflikte. Beirut, sagt Etel Adnan in einem Gespräch, das Claudia Ruschkowski im September 2014 in Paris mit ihr führte, durchlebt im Moment einen seiner schlimmsten Augenblicke. Man hat den Eindruck, dass die Stadt vor einer neuen Zerreißprobe steht, nachdem sie den Bürgerkrieg, der 1990 endete, überstanden hat. Der Libanon ist ein kleines Land, 150 Kilometer lang, 60 Kilometer breit. Er ist so groß wie ein französisches Departement. Und er hat etwa 5,5 Millionen Einwohner. In diesem kleinen Land leben bereits 400.000 palästinensische Flüchtlinge. Nun sind noch mindestens 1 Million syrische Flüchtlinge dazugekommen. Eine unmögliche Situation für ein Land von der Größe einer europäischen Metropole. Die meisten Flüchtlinge, die in den Libanon kommen, besitzen nichts. Sie sind bitterarm. Die Arbeitslosigkeit im Libanon ist gewaltig. Ein junger Mensch ernährt häufig durch einen kleinen Job die ganze Familie. Oder die jungen Leute wandern aus und schicken Geld. Es gibt weitaus mehr Arbeitslosigkeit, als offiziell registriert ist. Daher schafft die Anwesenheit der Syrer Neid. Viele sind so arm, dass sie gegen geringste Bezahlung arbeiten oder sogar nur gegen Nahrung. Das weckt den Zorn der Libanesen. Außerdem steigt die Kriminalität. Leute stehlen, um zu essen. Viele Libanesen gehen abends nicht mehr aus dem Haus aus Angst, überfallen und bestohlen zu werden. Selbst wenn das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen einen Beitrag zahlt, so ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, verglichen mit dem, was die Menschen bräuchten. Hinzu kommt, dass die Regierungssituation im Moment die schlimmstmögliche ist. Seit dem Krieg haben sich die Dinge sehr verschlechtert. Ein Teil des Libanons, die Hisbollah und einige christliche Gruppierungen, stehen auf der Seite von Bashar al-Assad. Die andere Hälfte ist auf Seiten Saudi-Arabiens. Es gibt momentan keinen Staatspräsidenten, er muss neu gewählt werden. Die einen wollen einen Mann, der Assad unterstützt, die anderen einen, der gegen Assad ist und gegen die Hisbollah. Das lokale Problem vergrößert sich, weil Saudi-Arabien die eine Gruppe unterstützt und der Iran die andere. Vor und während des Bürgerkriegs standen sich im Libanon die Russen und die Amerikaner gegenüber. Die Russen hinter den Linksparteien und die Amerikaner hinter den rechtsgerichteten muslimischen und christlichen Parteien. Heute steht Amerika hinter Saudi-Arabien und Russland hinter Syrien. Hinter den Konflikten gibt es also heute 4 Mächte. Lokale Mächte und internationale. Das verursacht eine totale Blockade. Sie zeigt sich in jedem Detail des täglichen Lebens. Im letzten Jahr hat es zum Beispiel kaum geregnet, weder in Nordafrika noch in Asien oder im Mittleren Osten. Es herrscht Wassermangel. Der Libanon verfügt normalerweise über Wasser, weil er ein Gebirge hat. Aber es wurden nie Staudämme gebaut. Die Leute importieren Wasser aus der Türkei. Sie kaufen Wasser von der Armee oder von Regierungsdiensten. Das Wasser kommt in private Reservoirs und wenn die leer sind, gibt es keins mehr. In den 25 Jahren nach Ende des Bürgerkriegs hat sich zum Beispiel die Energieversorgung nicht verbessert. Es gibt immer noch nicht genügend Strom. Warum? Weil es private Energie gibt. Die Leute kaufen Generatoren und Treibstoff. Das bringt einigen Gruppierungen sehr viel Geld. Korruption gibt es überall. Aber im Nahen und Mittleren Osten ist die Korruption total, 200-prozentig. Deshalb bewegt sich nichts. Die Leute sind ständig mit einer nicht funktionierenden Grundversorgung konfrontiert. Die Basisleistungen fehlen. Sie warten seit 25 Jahren auf eine ausreichende Stromversorgung. Sie bleiben in Fahrstühlen stecken, Fabriken arbeiten nicht, das Licht fällt aus. Aber alle müssen trotzdem die Stromrechnung zahlen. Sie hängen an einem Energiekonzern. Und zusätzlich zahlen sie den Treibstoff für die Generatoren, die einen Höllenlärm machen. All diese Unsicherheiten tragen dazu bei, dass die Paranoia im Land wächst. In solchen Momenten fängt man wieder an, sich zu bekämpfen. Die irakischen und syrischen Christen wurden von den Fundamentalisten angegriffen. Das heißt, die libanesischen Christen bekommen wieder Angst. Man spricht wieder von Bewaffnung. Der Libanon steht momentan kurz vor einem Kollaps. So sehe ich das. Die ganze Region ist verstört. Was den Irak betrifft, so muss daran erinnert werden, dass von allen arabischen Herrschern, übrigens alles Diktatoren, Saddam vermutlich der Beste war. Er regierte das Land besser, als das die anderen taten. Es herrschte Korruption, aber Dinge wurden trotzdem getan. Es gab sehr gute Universitäten, Wissenschaftler, Institute für Musik, für Kunst. Es gab eine Vision für dieses Land. Bush und die Amerikaner haben es völlig zerstört. Sie sollten also die Verantwortung übernehmen. Wir können nicht nur die Iraker anklagen. Nuri al-Maliki, der Mann, den die Amerikaner an die Macht brachten, war ein schiitischer Fundamentalist. Das war bekannt. Sie bringen einen Fundamentalisten an die Macht und beklagen sich dann über den Fundamentalismus. Dies alles liegt historisch nicht weit zurück. Maliki trat erst im August 2014 ab. Der neue Ministerpräsident scheint besser zu sein. Zumindest macht er den Eindruck eines normalen menschlichen Wesens. Warum haben all diese Länder Diktatoren? Da sie so, wie sie sind, nicht regierbar sind. Der einzige Weg zu ihrer Entwicklung besteht darin, der Bevölkerung eine grundsätzlich bessere Bildung zu verschaffen. Das ist eine Antwort, natürlich nicht die einzige. Selbst gebildete Nationen wie Amerika produzieren Phänomene wie Bush. Aber Bildung verhilft einem Volk auf jeden Fall zu größeren Möglichkeiten. Die Spannungen zwischen den Gemeinschaften existieren seit Ewigkeiten, das ist nicht neu. Was den Nahen Osten betrifft, so wurden diese Spannungen durch das Osmanische Reich niedrig gehalten. Und dies ohne große Repressalien. Aber mit einer sehr guten Verwaltung. Die Osmanen waren hervorragende Verwalter. Sie wussten, wie man ein Imperium führt. Das ergab sich aus ihrer Erfahrung einer Osmose mit den verschiedenen Völkern. Es handelte sich nicht um Kolonialismus, sondern man hatte es mit einem wirklichen Imperium zu tun. Viele Spannungen wurden unter Kontrolle gehalten. Als die Franzosen und Engländer die Macht übernahmen, zerstörten sie die Region und schufen kleine, künstliche Staatsgebilde, einfach per Bleistift. Sie zerteilten die Länder, schlugen Nordsyrien zur Türkei und so weiter. Diese Länder sind also bereits durch den Kolonialismus traumatisiert. Sie befinden sich in der Hand von Weltkonflikten, dem großen Konflikt zwischen den Russen und Amerikanern. In Europa wurde er durch den Eisernen Vorhang unter Kontrolle gehalten, zumindest eine Zeit lang. China wurde nicht angetastet, weil Mao Zedong die Kontrolle übernahm und den Westen fernhielt. Der Konflikt konzentrierte sich also auf die islamische Region und auf Schwarzafrika, das sowieso in den Händen der multinationalen Konzerne ist. Das ist ein anderes Problem. Die Länder im Nahen und Mittleren Osten konnten dieses zweifache Problem, ein inneres und ein äußeres, nicht lösen. Und wenn sie es konnten, wurden sie bombardiert und zerstört. Zum Beispiel Libyen. Unter Gaddafi wurde Libyen moderner. Vor ihm handelte es sich noch nicht einmal um ein heutiges Land. Libyen war eine Wüste, ein Ort mit Stämmen. Frauen konnten nicht allein auf die Straße gehen. Man darf auch nicht vergessen, dass Libyen 1936 von den Italienern zerstört worden war. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Gaddafi gelang es, einigen Fortschritt zu etablieren, selbst für die Frauen. Wenn vielleicht auch symbolisch, um zu zeigen, dass Frauen in öffentlichen Berufen arbeiten können. Mit Italiens Hilfe trieb er große landwirtschaftliche Projekte voran. Er schaffte es, die Stämme ruhig zu halten, weil er selbst aus einem Stamm kam. Er kannte die Stämme. Warum wurde er von Europa bombardiert? Er war vermutlich für Lockerbie verantwortlich. Das wurde international gelöst. 2 Jahre bevor er getötet wurde, empfing man ihn in Paris als Staatsoberhaupt. Dann schickte man Leute, um ihn zu töten, und nun ist er ein Krimineller. Kann mir jemand erklären, wie es nach solch einer Sache nicht zum Chaos kommt? Wir sehen das Ergebnis, wir beschuldigen die Leute, aber wir sehen nur das Außen. Solche Kombinationen sind zu viel für diese Länder. Und der Fundamentalismus, nicht nur in der arabischen Welt. In gewisser Weise wurden die Fundamentalisten früher ermutigt, die Muslime dazu zu bringen, gegen Russland zu kämpfen, gegen die Sowjetunion. Weite Teile der Sowjetunion waren islamisch geprägt. Wie konnte man diese Leute gegen die Sowjetunion einsetzen? Ökonomie war kein Thema, da sie nach sowjetischen Wirtschaftsgesetzen lebten. Über Patriotismus konnte man auch nicht sprechen, da etliche von ihnen für die Sowjetunion stimmten. Also nahm man die Religion und ermutigte den Fundamentalismus. Unglücklicherweise auf eine Art, über deren Auswirkung Marx sich geirrt hat. Die Menschen sterben nicht für Brot. Sie sterben für die Mythologie. Sie sterben leichter für die Religion als für Nahrung. Das war immer so, in allen Religionen. Sehr wenige Welten waren rein ökonomisch. Menschen sind leicht manipulierbar, wenn man ihre irrationale Seite anspricht. Man kann sie durch Hunger aufbringen. Aber greift man die Jungfrau Maria an, dann sind sie bereit zu töten. So hat man ihnen Höllen geschaffen. Heute ist der Irak geteilt. Er war es immer, zwischen Kurden und Arabern, vor allem Schiiten und Sunniten. Saddam hatte eine gute Armee und viele Generäle waren Sunniten. Die amerikanische Verwaltung schaffte die Armee beiseite, tötete sie oder schickte sie nach Hause. Wer soll also heute den Fundamentalismus bekämpfen? Die Armee musste wieder aufgebaut werden. Aber sie versorgen sie nicht einmal mit Waffen, mit Gewehren. Sie sagen, nehmt sie euch. Und dann beschuldigen sie sie. Was für den Irak gilt, gilt auch für Syrien. Wer brachte die Assad-Familie an die Macht? Die Franzosen, 1922. Bashars Großvater wurde von den Franzosen in der Region eingesetzt. Er kam sogar nach Paris und forderte, Syrien aufzuteilen. Dadurch würden die Alawiten, die den Schiiten nahestehen, etwas mehr Unabhängigkeit bekommen. Und die anderen Syrer wollten Syrien auch nicht zerstören, lieber teilen. Dann übernahm Baschars Vater die Macht und sagte, Syrien bin ich. Ohne mich kein Syrien. Heute wiederholt Baschar dasselbe. Das ist eine Strategie. Man wird sagen, das liegt ja alles 100 Jahre zurück. Wenn man die Szenen aber wieder zur Aufführung bringt, bekommen sie eine neue Realität. Und die kann man nicht ohne Kriege und Schrecken rückgängig machen. In Syrien gab es Rebellen. Diese Rebellen standen vor kurzem am Beginn einer mehr oder weniger demokratischen Bewegung. Amerika verweigerte ihnen die Hilfe. Wir gehen hin und zerstören Gaddafi, der sich nicht bewegt. Und die Rebellen, die mehr oder weniger eine sogenannte demokratische Idee verteidigen, die lassen wir umkommen. Weil wir sagen, wir können nicht einschreiten. Das heißt, wir schreiten ein, wenn wir wollen, und lassen es bleiben, wenn wir wollen. Und wir finden Entschuldigungen dafür. Das Interesse der Mächte, die dahinter stehen, besteht darin, diese Länder zu zerstören, ohne selbst einen Soldaten zu verlieren. Sie haben Soldaten im Irak verloren und sie wollen keine Soldaten mehr in anderen Ländern verlieren. Warum wollen sie diese Länder zerstören? Meiner Ansicht nach, weil die westliche Kolonisierung, ob militärisch oder ökonomisch, niemals ein Imperium gewesen ist. Es handelt sich um reine Kolonisierung. Ein Imperium verhandelt mit den Leuten. Selbst zur Zeit der Sowjetunion besaßen Armenier oder Kasachen Macht in Moskau. Es ist ein Geben und Nehmen. Mit den westlichen Ländern geht das nicht. Da ist es ein Krieg. Das ist Kolonisierung. Wir sind hier und ihr seid dort. Und uns verbindet nichts. So funktioniert totale Kontrolle. Und es ist leichter, ein zerstörtes Land zu kontrollieren, als ein funktionierendes. Denn ein funktionierendes Land will unabhängig sein, selbst zu 10 oder 20%. Letztlich geht es um Macht. Macht ist und wird irrational. Sie ist rational bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann übernimmt sie den Menschen. Du kontrollierst sie und sie kontrolliert dich. Sie besteht in der Unmöglichkeit, mit kleinen Ländern auf gleicher Stufe zu stehen. Was maßen sich diese kleinen Länder an? Wo liegen sie? Wer sind sie, dass sie mitreden wollen? Sie sind nichts. Sie sollten schweigen. Das ist die Realität. Eine weitere Realität liegt in der Tatsache, dass diese Mächte nicht diskutieren wollen. Sie wollen kein Prozent verlieren. Sie verlieren lieber alles oder gewinnen alles. Das ist Poker, keine ernsthafte Verhandlung. Man pokert nicht mit dem Leben von Millionen Menschen. Ich sage nicht, dass es keine Probleme gibt. Aber ich sage, dass diese Probleme nicht durch feindliche Eingriffe, durch Beleidigungen und Drohungen gelöst werden können. Die Probleme der heutigen Welt sind so bedrängend. Warum arbeiten wir nicht zusammen, um sie zu lösen? Die Bevölkerung explodiert. Das geht alle an. Genauso wie die Menschen, die flüchten, um unmenschlichen Bedingungen zu entrinnen. Diese Menschen werden zu Millionen nach Europa kommen. Wir tun nichts, um die Lage in ihren Ländern zu ändern. Wir helfen den Regierungen nicht, auch nicht bei der Familienplanung. Diese Länder können ihre Menschen nicht ernähren, also werden sie exportiert. Was willst du tun? Ein Gewehr nehmen und alle an der Grenze niederschießen? Hier liegt ein dringliches Problem. Ich habe die arabische Apokalypse vor vielen Jahren geschrieben. Ich sah das kommen, schon vor dem libanesischen Bürgerkrieg. Ich sah das Ganze von einem Fehler zum nächsten. Und ich sah auch, dass dieser Bürgerkrieg ein Fehler war. Der Anfang einer Reihe schwerwiegender Fehler. Eine Apokalypse. Nicht nur für den Libanon, sondern für die gesamte arabische Welt. Das ist die Essenz meines Buches. Ein Zug, der außer Kontrolle gerät. Wir lösten einen Tornado aus, der sich selbst verzehrt und der andere zerstören wird. Eine Kultur der blinden Gewalt. Niemand dachte, dass der Bürgerkrieg 15 Jahre dauern würde. Man machte sich keine Gedanken darüber, was nach ihm geschehen würde. Wir zerstören und morgen sehen wir weiter. Ich sah, wie Menschen sich veränderten. Wie junge Männer, Freunde von mir, über Nacht zu Mördern wurden. Es war fast ein Wettbewerb zwischen ihnen. Wer ist mutiger als der andere? Sie stellten Gewehre auf die Dächer und schossen sich gegenseitig ab. Das ist Bürgerkrieg. Was immer du tötest dich selbst. Das ist Wahnsinn. Wie kommt man aus solch einem Desaster heraus? Es ist nicht einfach, ich weiß. Aber wir sollten unsere Energien darauf richten, die Probleme gemeinsam zu lösen. Zum Beispiel, es gibt kein Wasser. Es gibt keine Meerwasserentsalzungsanlagen in der arabischen Welt. Worauf warten wir? Algerien hat nicht einen einzigen großen Fluss, aber eine hohe Überbevölkerung. Die Katastrophe ist vorprogrammiert. Algerien sollte sein Bevölkerungswachstum eindämmen und das Geld aus dem Erdöl zum Teil in die Trinkwassergewinnung stecken. Es hat eine ausgedehnte Mittelmeerküste, könnte also Trinkwasser gewinnen. Aber die französischen Berater stellen keine Hilfe bereit. Es wäre besser, den Algeriern im Land zu helfen, als klandestine Arbeiter nach Frankreich zu exportieren. Etwas anderes. Vor einigen Jahren diskutierte ich mit dem Direktor des Goethe-Instituts in Beirut und bat ihn, ein gutes Kulturprogramm in den Libanon zu bringen. Ich sagte ihm, ihr habt genügend Mercedes im Libanon verkauft. Bringt Kultur. Das ist wichtig. Gebt ein wenig Geld aus und bringt Kultur. Bildet die Leute, lasst sie etwas lernen. Das ist auch gut für Deutschland, weil es Deutschlands Kulturniveau zeigt. Ein Verantwortungsgefühl jenseits von Profit. Gebt den Menschen etwas, denn ihr bekommt ja auch etwas von diesem Land. Helft mit, es auf ein höheres Niveau zu bringen. Kultur ist sicher nicht die einzige, aber eine wichtige Antwort. Kultur ist Stolz. Die Menschen fühlen, dass sie etwas wissen. Sie fühlen sich wichtiger in ihren eigenen Augen. Kultur öffnet den Geist. Sie geht dem Fundamentalismus entgegen, macht die Leute weniger anfällig dafür. Denn Fundamentalismus ist nicht nur politisch, es handelt sich auch um einen Mangel an Kultur, an Wissen. Es ist nicht alles hoffnungslos, aber ein entscheidender Wille fehlt. Die Menschen haben Angst. Hierin liegt eine Gefahr. Die Gefahr, dass jeder entmutigt wird. Und das ist das Ende von allem. Ich sehe in Frankreich, dass diese Regierung das Land nicht gut führt. Frankreich, Italien sind zentrale europäische Kräfte und kulturelle Mütter, Griechenland ebenso. Und diese Länder werden entmutigt. Wohin soll das führen? Wir sprechen von Globalisierung und meinen es rein ökonomisch. Aber Globalisierung ist auch psychologisch. Auch Leute, die nicht reisen, haben zu Hause Fernsehen und Internet. Alles mischt sich. Niemand kommt aus einer reinen Kultur. Auch das ist eine Mythologie. Wenn die Welt eins ist, dann gibt es auch einen gemeinsamen Grund. Es gibt eine gemeinsame Bedrohung und eine gemeinsame Solidarität. Was irgendwo geschieht, wirkt sich überall aus, ob wir das wollen oder nicht. Deshalb sollten wir die Dinge gemeinsam angehen. Ich glaube, das alles zählt. Wir haben keine Ahnung von den Konsequenzen dessen, was wir tun, aber alles zählt. Vielleicht hat etwas, das du gesagt hast, das Leben eines anderen verändert. Eine einzelne Person kann nicht alles lösen, aber es gibt eine Balance zwischen Gut und Böse. Wie beim Klima. Es gibt ein Gleichgewicht. Wenn dieses Gleichgewicht verloren geht, wird es gefährlich. Auch in der Welt sehe ich noch ein Gleichgewicht. Es gibt noch immer glückliche Menschen. Wir sind 7 Milliarden. Einer, vielleicht sogar 2 Milliarden, geht es gut. Es liegt bei uns, welcher Gruppe wir angehören wollen. In vielen Teilen der Welt können wir das immer noch entscheiden. Ich fühle, dass ich keine perfekte Person bin, aber ich habe mich dafür entschieden, auf der positiven Seite des Lebens zu stehen. Die Ansammlung dessen, was gut ist, balanciert die Ansammlung dessen aus, was schlecht ist. Ich habe mich immer nützlich gefühlt, auch im Kleinen. Ich weiß, dass ein weiteres Bild in der Welt, dass selbst ein Lächeln, nützlich ist. Wenn ich auch pessimistisch bin, letztlich bin ich es doch nicht. Und es gibt den guten Willen, das ist wichtig. Wie überall auf der Welt gibt es auch im Mittleren Osten viele Menschen, die sich für den Frieden einsetzen. Es gibt sie in den arabischen Ländern, es gibt sie in Israel. Es gibt Dichter, es gibt einfache Leute, die für eine heile Atmosphäre arbeiten. Das gibt Hoffnung. Wir müssen unseren Weg weitergehen. Und etwas, das ich liebe, von dem aber selten gesprochen wird, ist Unschuld. Unschuldige Menschen gehen in dem auf, was sie tun. Sie belügen weder sich selbst noch andere. Viele Menschen haben das verloren. Manche ganz und gar, manche teilweise. Vielleicht habe ich durch die Schwierigkeiten in meinem Leben, mit denen ich ständig zu kämpfen hatte, ein wenig von dieser Unschuld behalten. Ohne Lügen zu leben, das ist der Anfang. Und das existiert in jedem Kind. Das heißt, die Unschuld regeneriert sich. Sie existiert in einfachen Leuten. Sehr wenige Politiker besitzen sie, vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Wir nennen das Direktheit. Sag, hier bin ich. Ich kann nicht mehr tun als das, was ich bin. Also, lasst uns zusammen aufbrechen. Aus einem Gespräch mit Itel Adnan im September 2014. Von Claudia Ruschkowski, Sprecherin Gabriele Blum, Regie Ulrike Brinkmann, Deutschlandradio Kultur 2015.